Hallo meine lieben Freunde, und es ist mir so eine riesengroße Freude, euch mitzuteilen, dass es endlich soweit ist, dass unser Kurs, wie man in vollkommener Liebe wandelt, auch fertig ist. So viele Leute haben gefragt im deutschsprachigen Raum, wann können wir diesen Kurs endlich bekommen. Und jetzt haben wir ihn fertig. Wir haben 26 Lektionen aufgenommen, alles auf Deutsch, alles von mir auf Deutsch gelehrt und alles in ca. 30 Minuten Stücken. Und mir ist eines klar geworden in meinem Leben, dass eines Tages, wenn wir vor Jesus Christus stehen, die Frage wird nicht sein, wie viele Zeichen und Wunder wir getan haben. Die Frage wird nicht sein, die wichtigste ist, was wir alles geschafft und geleistet haben für ihn. Sondern die Frage, die Jesus Herz bewegen wird, mehr als alle anderen Fragen ist, während du auf Erden gelebt hast, hast du gelernt, wahrhaftig zu lieben. Gott ist Liebe. Nicht nur er liebt, er ist Liebe, das ist sein Wesen. Und wir als seine Kinder, wir müssen sein Wesen in dieser Welt weitertragen. Und so viele Christen haben immer wieder gesagt, es ist so schwer, Reinhard wahrhaftig zu lieben. Und mir ist bewusst geworden, dass viele von uns, die tun uns so schwer wirklich zu lieben, weil wir nie wichtige biblische Prinzipien gelehrt bekommen haben. Und das ist mein Anliegen gewesen. Ich habe mich Jahrzehnte mit dem Thema befasst. Es ist mir das Allerwichtigste und Höchste in meinem Leben, eine Person dafür bekannt zu sein, wie ich liebe. Und das Material, das wir hier zusammengetragen haben, das haben wir professionell im Studio aufgenommen, in harter Arbeit. Und da ist eine Mischung von viel harter Arbeit, viel Studieren, viel Nachgaben im Wort Gottes und auch Praktizieren in meinem eigenen Leben. Also, wenn ihr Interesse habt, dann klickt einfach dieses Link hier und dann werdet ihr direkt weitergeleitet zu unserem Kurs in vollkommener Liebe wandeln. Dankeschön, bis bald.